Geringverdiener. Was machen mit Geringverdienern, von deren Bruttolohn nach Abzug der Sozialkosten kaum mehr übrig bleibt als einem Bezieher von Bürgergeld, der über Schwarzarbeit etwas dazu verdient? Warum wird nicht darüber diskutiert, die Sozialkosten für die unteren Gehaltsgruppen auszusetzen, damit die Menschen tatsächlich mehr vom Brutto haben? Damit wäre das Lohnabstandsgebot eingehalten. Die Idee: Die ersten 300 Euro des Arbeitnehmeranteils müsste ein Angestellter oder Arbeiter nicht mehr zahlen. Für eine Familie mit zwei Beschäftigten würde das bedeuten, sie hätten 600 Euro mehr vom Brutto jeden Monat auf dem Konto. Das würde Leute, die arbeiten könnten, aus dem Bürgergeld locken und für Geringverdiener viele Probleme lösen. Die Neiddebatte der AfD wäre beendet. Sicherheit und Sauberkeit. Wer sich Sicherheit und Sauberkeit auf Straßen und öffentlichen Plätzen wünscht, ist kein Nazi. Es ist wichtig, dass der öffentliche Raum geschützt und sauber ist. Der Reiche kann sich in Edelviertel zurückziehen und für die Sauberkeit und Sicherheit selber zahlen. Wenn Straßenzüge, Bahnhöfe und Parks nicht vermüllen und verdrecken, gibt es weniger Gründe, den Rattenfängern zu glauben, die das Lied vom Untergang des Abendlandes anstimmen. Denn das Abendland geht nur dann unter, wenn rassistische Ideologien verwirklicht werden, wie die Geschichte zeigt. Verbotsverfahren. Der Artikel 21 des Grundgesetzes besteht aus 5 Absätzen. Absatz 1: Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. Absatz 2: Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Absatz 3: Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen. Wird der Ausschluss festgestellt, so entfällt auch eine steuerliche Begünstigung dieser Parteien und von Zuwendungen an diese Parteien. Absatz 4: Über die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Absatz 2 sowie über den Ausschluss von staatlicher Finanzierung nach Absatz 3 entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Absatz 5: Das Nähere regeln Bundesgesetze. Parteien können von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden, wenn sie verfassungswidrig sind, und sie können verboten werden. Das Gesetz macht klar, dass darüber nicht das Parlament oder die Regierung, sondern das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hat.